Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich spreche jetzt mit Meinhard aus Niedersachsen, weil ich doch mal von den Niedersachsen-Piraten hören wollte, wie es denn auf dem Landesparteitag tatsächlich zugegangen ist, und deswegen würde ich dich bitten, dich erstmal vorzustellen. Ja, ich bin Meinhard Ramaswamy, ich bin ein Schatzmeister hier im Landesverband, komme aus dem KV Göttingen und bin seit 2009 dabei. Mhm. Ja, und ich war der gewählte Spitzenkandidat in Nienburg, also bei der allerersten Aufstellungsversammlung, wo wir alle notwendigen Sachen hintereinander auch gut hingekriegt haben. Zeitlich war alles eigentlich ganz gut bis 23.59 Uhr am Sonntag. Es wurde dann natürlich ein bisschen eng, wie immer, wenn sich, ich glaube, 150 Leute bewerben um die Plätze bis zu Platz 42. Ja, deswegen will ich mal eben ein bisschen ausholen erstmal, damit auch alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, wobei ich nicht glaube, dass es viele nicht mitbekommen haben, worum es eigentlich geht. Wir in NRW, wir sind ja ganz toll, wir haben unsere Aufstellungsversammlung gemacht, haben unsere Listenkandidaten gewählt und alles klappte wie am Schnürchen, stimmt natürlich auch nicht. Und ihr in Niedersachsen, ihr habt das ja alle gar nicht hingekriegt, aber wir in NRW, wir haben es drauf. Ich sage das mit so ein bisschen Grinsen im Gesicht. Ihr hattet insgesamt jetzt wie viele Landesparteitage? Naja, also Aufstellungsversammlungen haben wir jetzt zwei hinter uns gebracht und die dritte steht an. So, und erstmal grob umfasst sieht es so aus, dass ihr beim ersten Mal ist die Aufstellungsversammlung, musste die komplett wiederholt werden. Woran lag das? Ja, das lag an zwei Dingen. Die erste Kritik war, dass 3 Minuten nur für die Vorstellung zur Verfügung stand. Diese 3 Minuten waren natürlich in Ergänzung von viel Wiki, viel Telefongrillen und Ähnlichem. Also so ganz knapp war es nicht. Es war auch ein gemeinsamer Beschluss, dass wir 3 Minuten machen. Mhm. Aber irgendjemand hatte eben dieses Urteil ausgegraben, dass jemand mal 10 Minuten erstritten hat. Und das war ja gefundenes Fressen, um das Ganze auffliegen zu lassen. Der zweite Punkt war, dass wir zwei das Leute... Das bedeutet, wir in NRW, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ich spreche auch ein bisschen mit dir, damit vielleicht ein paar andere LPTs nicht in die gleiche Falle laufen. Das bedeutet, genau. Das hätte bei uns jemand auch ausgraben können, richtig? Richtig. Das ist bei uns nur nicht passiert. Genau, das hätte NRWler, man also ausgraben das, können. Bitte. Und wie das in juristischen Diskussionen eben immer ist, man kann das auch ganz anders interpretieren, dieses Urteil, aber es war eben deutlich, dass die Landeswahlleitung eben in diese Richtung interpretieren will, dass jedem eben 10 Minuten zustünden. Mhm. Ja, das war eben der erste Punkt. Der zweite Punkt war ein Akkreditierungsfehler. Es ist so, dass wir bei Landesparteitagen da ja keine Unterscheidung machen, ob das ein deutscher Bundesbürger ist oder ein EU-Bürger. Und wenn er Mitglied in der Partei ist, darf er auch mitstimmen. Bei Aufstellungsversammlungen ist dem nicht so, in Niedersachsen zumindest. Also es dürfen keine EU-Bürger mit in der Aufstellungsversammlung mitwählen. Und das ist aber bei 2 Personen passiert. Von denen war schlicht und ergreifend, weil wir sie seit mehreren Jahren kennen, nicht bekannt, dass sie keine deutschen Staatsbürger waren, dass sie ausländische Wurzeln haben. Das war natürlich schon bekannt, aber die Staatsbürgerschaft als solche nicht. Also musste auch aus diesem Grunde nochmal wiederholt werden. Mhm. Ja, und wir reden immer noch vom ersten Landesparteitag. Das war der erste in Nienburg, genau. Okay, das heißt, wir haben beim ersten in Nienburg haben wir 2 Faktoren gehabt. Einmal war die Redezeit kritisiert worden, da jemand ausgegraben hat, dass man, das ist kein Landeswahlgesetz, aber es hat schon mal jemand geklagt, war damit erfolgreich und deswegen, das ist dann zum Landesschiedsgericht gegangen, vermute ich mal. Ja, genau, zum Landesschiedsgericht gegangen und wie gesagt, dann kam aber die zweite Sache mit der Akkreditierung und da war klar, das waren Fehler und wir hatten eben deutliche Hinweise auch bekommen von der Landeswahlleitung, dass es im Prinzip egal ist, wie das Schiedsgericht entscheidet, dass es so nicht akzeptieren würden, das Ergebnis. Also, 2. Anlauf. Mhm. Und der war jetzt in Wolfenbüttel. Dem vorangegangen ist eine gewisse Auseinandersetzung, ob man in Wolfenbüttel den schon geplanten Parteitag in Wolfenbüttel oder in Delmenhorst nehmen soll als zweite Aufstellungsversammlung. Und wir haben damals als Vorstand gesagt, wir wissen, dass es Leute gibt, die einfach immer gerne was ausgraben, um dem Ganzen nochmal ein Bein zu stellen. Mhm. Und deshalb haben wir uns für Wolfenbüttel entschieden. Das war eben jetzt im Juli, letztes Wochenende. Und ja, da hat halt jeder seine 10 Minuten bekommen, der sie haben wollte. Ah, Thomas ist auch gleich in der Ja, Pfalz. Deswegen machen wir jetzt gerade mal eben kurz Folgendes. Ich sehe das auch gerade, ist ja hier fast wie Live-Sendung. Ich habe auch gerade eine E-Mail von Thomas bekommen. Ich trenne die Verbindung jetzt mal eben mit dir. Ich schneide das hinterher zusammen und dann holen wir den Thomas nämlich dazu. Ja, super. So, wie das manchmal passiert, wir haben auch noch den Thomas Gaul dazu bekommen, sodass wir jetzt zu dritt miteinander sprechen können. Und der Thomas Gaul stellt sich bitte auch nochmal eben kurz vor. Oh, Vorstellung, ganz schwierige Sache. Ich bin Thomas Gaul. Irgendwie bin ich, glaube ich, gerade gewählter stellvertretender Vorsitzender in Niedersachsen. Mach mal doch einfach. Das ist doch in Ordnung. Okay, Thomas. Mal eben für dich als Information. Wir dachten, dass du heute Abend keine Zeit hast. Deswegen haben Meinhard und ich schon angefangen. Und Meinhard hat bereits darüber berichtet, dass es zwei Probleme gab. Einmal die Geschichte mit der Redezeit für die Kandidaten. Einmal 3 Minuten und einmal 10 Minuten. Und ich habe vorhin ganz plakativ gesagt, die NRW-Piraten haben es ja drauf. Die kriegen das alle hin. Aber die Niedersachsen schaffen das nicht. Und da haben wir schon das erste Problem. Denn das 3-Minuten-Ding hätte uns ja auch passieren können, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und dann kommt es zum zweiten, weil die Wahl wäre ohnehin nicht akzeptiert worden von der Landeswahlleiterin, weil 2 EU-Bürger mit abgestimmt haben und das hätten sie nicht tun dürfen. Das wäre zwar innerhalb der Piraten, war das für uns in Ordnung, aber für die Landeswahlleitung nach Landeswahlgesetz nicht. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ich glaube, im Großen und Ganzen hört sich das richtig an. Ja, wir können ja nachher nochmal ins Detail gehen, wenn wir noch Lust haben. Jetzt geht's ja dann weiter. Ihr habt jetzt dann entschieden, da gibt's einen zweiten Landesparteitag. Dann erzähl doch mal. Es gab nicht nur einen zweiten Landesparteitag, es gab auch eine weitere Aufstellungsversammlung. Man muss ja immer aufpassen, es muss getrennt werden zwischen Landesparteitag und Aufstellungsversammlung. Das sind zwei verschiedene Bereiche. Mhm. Landesparteitag ist parteiintern und Aufstellungsversammlung sind grundsätzlich erstmal per Gesetz geregelt. Da geht es um Stimmberechtigungen, die ganz anders geregelt sind als parteiintern. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich nicht so ganz einfach, freundlicherweise. Zumal auch unsere Gesetzgebung, da wir dem Artikel 21 des Grundgesetzes unterliegen, ganz anders betrachtet werden in der politischen Meinungsbildung und auch in der Einmischung seitens des Staates, sodass also nur Grundregeln zum Beispiel seitens der Gesetze vorgegeben sind und vieles, sich dann gerne mal als Vorweg des bürgerlichen Gesetzbuches bedient und auch mal entsprechenden richterlichen Urteilen, die es mal irgendwann gegeben haben, sollte, kann, was auch immer. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall eine zweite Aufstellungsversammlung ja einberufen, nach unseren Augen ja auch bewusst fristgerecht, weil es gibt keine echten Fristen für Aufstellungsversammlungen. Wir haben ja auch parteiintern nirgends etwas dazu geregelt, in keinem Landesverband, auch für den Bund gilt nichts. Und da kommen wir ja schon zu der dann Attacke, die ja dann danach nochmal kam. Also ihr habt dann eure zweite Aufstellungsversammlung geplant und das war jetzt eigentlich so das Spannende und der bundesweite Aufreger, warum das denn auch zu Schwierigkeiten geführt hat. Wer mag denn von euch mal eben berichten, wie das gelaufen ist? Ich glaube, der größte Aufreger war gewesen, dass der Vorstand Niedersachsen auf dem Real-Life-Treffen dann beschlossen hat, wir befragen die Mitglieder mal, wie sieht es denn aus mit eurer Meinung, wo sollen wir denn den Parteitag stattfinden lassen? Da gab es dann einmal die Auswahlmöglichkeit für das vergangene Wochenende für Wolfenbüttel und für das letzte Wochenende im August für Delmenhorst. Mhm. Das ist dann auch quasi, ich mag die Zahlen jetzt falsch im Kopf haben, in einer Lime-Survey-Umfrage durchgelaufen und es kam ein Ergebnis von 46% für Wolfenbüttel und 47% für Delmenhorst raus. Also beide Male gerundet. Das eine abgerundet, die 46 und die anderen aufgerundet. Ja, ich sage, ich habe die Zahlen nicht so genau vor Augen. Das ist, glaube ich, auch nicht so wesentlich. Also kurz gesagt, das ist ein plus minus 1% in einem Meinungsbild. wo es um Standorte ging. Mhm. Für manche, das hat sich ja auch, sag ich mal, bei manchen Nachfragen auch ergeben, es ging wirklich um die Standortfrage für manche, wo sie festgestellt haben, ei, super, der Delmenhorst, da kann ich immer ganz, ganz schnell hinfahren und das gleiche wahrscheinlich für Wolfenbüttel. Also im Endeffekt mit einer Meinungsumfrage, wir wissen selber, wie das mit Umfragen läuft, es gibt aber Prozentbereiche, die nicht so ganz, exakt sind und das liegt manchmal, je nachdem wie die Qualität liegt, bei 2-3%. Wir haben es hier nicht tiefer untersucht, aber plus minus 1% Unterschied hat dann der Vorstand gesagt, wir müssen entscheiden und wir haben entschieden. Und wir haben zugunsten Wolfenbüttel entschieden, auch vor dem Hintergrund, dass es zum Beispiel Aussagen gab, dass diese Aufstellungsversammlung grundsätzlich angefochten werden wird, teilweise unter Nennung von Gründen. Und sag ich mal, zum Wohle der Partei und auch, sag ich mal, dem Interesse des Wählers nachhinein, haben wir gesagt, wir müssen es so früh wie möglich machen, um sicherzustellen, dass die Piratenpartei an der Landtagswahl 2013 auf jeden Fall teilnehmen kann. Mhm. Genau. So, und dann ist das denn jetzt ein Problem irgendwann geworden, diese Diskussion um Delmenhorst oder Wolfenbüttel? Ach naja, die ist zwischenzeitlich natürlich wie immer bei uns sehr heiß diskutiert worden, aber letztendlich war, glaube ich, die Gruppe, die sehr stark diskutiert hat, relativ klein und die Argumente, warum wir Wolfenbüttel halt vorgezogen haben dann, denke ich, doch eine Mehrheit akzeptiert und ich habe den Eindruck, dass das dann, nachdem es eben richtig angelaufen war, die Vorbereitung dann letztlich auch von niemandem mehr diskutiert worden ist, sondern einfach angenommen worden ist. Und eine Sache haben wir eben dann, glaube ich, ganz gut geregelt. Einige Kandidaten haben gesagt, sie können nicht da sein. Und die durften sich dann per Video vorstellen. Und das hat super funktioniert. Und ich denke, da konnte man diesen Kandidaten entgegenkommen und gleichzeitig eben so früh wie möglich das Ganze machen. Und im Nachhinein sehen wir ja, dass es auch gut war, dass wir nochmal lobt haben. Gut, da haben wir in NRW ja Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich gesagt haben, wir wollen das gar nicht mit den Videovorstellungen, aber wir hatten auch diese Karibik-Bewerbung. Ja, und die Leute können ja nicht befragt werden, deswegen sehen das in NRW einige eher kritisch. Aber ihr habt damit gute Erfahrungen gemacht? Naja, die Befragung hatte ja, das waren Kandidaten, die auch bei der ersten Versammlung schon kandidiert haben. Stimmt, und ja, insofern bekannt waren. Sie doch konnten sich eben nochmal präsentieren, eben den Leuten, die da vielleicht neu waren und in Nienburg nicht dabei waren. Aber auch die Befragung war ja auch wieder im Wiki möglich. Also das war letztendlich schon in Ordnung und ich glaube nicht zum Nachteil der Bewerber. Ja gut, ich kann gerne nochmal einen Hinweis geben, weil das ist nicht unbedingt so überall bekannt. Selbst für Nienburg, die Aufstellungsversammlung, waren im Hintergrund schon vorbereitet gewesen für den Fall, dass jemand wirklich nicht kommen sollte, dass also zum Beispiel eine Skype-Zuschaltung oder ähnliches hätte möglich sein können. Mhm. Das ist auch wichtig, weil es kann wirklich nicht jeder, sag ich mal, zu einer Aufstellungsversammlung kommen. Und das ist normal. Es gibt Termine, die kann man nicht ändern. Und man muss aber auch diesen Persönlichkeiten dann auch die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Und das ist wichtig, das ist auch gut so. Und wenn sich selbst in Nienburg jemand gemeldet hätte, hätte der Landesvorstand in Niedersachsen das definitiv auch, sag ich mal, der Versammlungsleitung empfohlen, das mit zuzulassen. Mhm. Und warum auch nicht? Weil es geht um Partizipation und es soll ja niemand ausgegrenzt werden. Jetzt und wie man auch jetzt gesehen hatte, haben wir auch auf der Aufstellungsversammlung jetzt am Wolfenbüttel selbst Telefonschaltungen irgendwie hinbekommen, damit auch vielleicht, wenn es gewollt gewesen ist oder, sag ich mal, die Erreichbarkeit da gewesen wäre, auch eine Befragung hätte stattfinden können. Also sprich, eine Möglichkeit, sich vorzustellen, die Befragung, an der Befragung dann teilzunehmen, sprich also auf die Fragen der Mitglieder zurückzukommen, das ist schon wichtig und da haben wir auf jeden Fall drauf geachtet, weil es geht nicht ohne und reine Pappkameraden wollen wir ja alle nicht haben. Das ist ja noch ein Unterschied zu einer Videobewerbung. Wir hatten reine Videobewerbung, Punkt. Keine Befragung, keine Skype-Schaltung, kein Telefon. Nee. So, das sind die Sachen, die kritisiert worden sind. Das sehe ich auch so. Also bei einer Skype-Schalte, das ist ja doch nur durchaus nachvollziehbar. Das ist zwar immer noch keine Chancengleichheit für den Kandidaten. Wer persönlich da ist, wird immer ein Stück Vorteil mehr haben. aber das ist ja dann schon mal eine Möglichkeit. Ja, gut, aber super, das war ja auch. Ich mal direkt erwidere, es ist eine Wertung, wenn man das so sieht, weil wir wissen es nicht wirklich, weil ich schließe nicht aus, dass auch ein guter Kandidat, wer auch immer ein guter Kandidat ist, auch mit einer Videobewerbung und einer Telefonbefragung, der aus wirklich nachvollziehbaren Begründungen, der vielleicht beruflich gerade in, ich sage mal ganz bewusst, Brasilien unterwegs ist, dann auch vor Ort sich zuschalten kann. Ja, zuschalten ist ja vollkommen in Ordnung. Ich sage ja auch nicht, dass der Kandidat ein schlechterer Kandidat ist, um Gottes Willen. Ich sage ja nur, dass er das, also sicherlich ist ein persönliches Auftreten für eine Kandidatur die bessere Variante. Und deswegen schade für den Kandidaten, wenn er den Weg wählen muss. So war das gemeint, nicht anders. Da halten wir mal jedem zugute. Jeder von uns hat mal ein Problem. Er kann ja auch, sag ich mal, am Tag der Aufstellungsversammlung erkranken. Auch das kann passieren. Man muss da einfach die Möglichkeiten sehen und auch die Möglichkeiten geben, was möglich ist. Und wir haben zumindest das Möglichste getan, in meinen Augen. Ich glaube, vermute mal, Meinert sieht das ähnlich. Ja, natürlich, ich sehe das auch so. Wir waren da wirklich ganz flexibel und ich meine, selbst diejenigen, die dann plötzlich nicht da waren, haben ihre 10 Minuten bekommen. Hätte ja sein können, dass sie nur mal kurz rausgegangen sind. Also wir haben da schon wirklich peinlich drauf geachtet, dass jeder diese Möglichkeit hat. Und wer sie nicht ausgeschöpft hat, die 10 Minuten, wurde extra gefragt. Hast du genug Zeit gehabt? Möchtest du deine 10 Minuten ausschöpfen? Und die meisten haben dann gesagt, nein, alles in Ordnung, wir wollen sie nicht nochmal weiter ausschöpfen und haben dann vielleicht nach 5 Minuten schon mit ihrer Vorstellung aufgehört. Also das war alles ziemlich flexibel, finde ich. Ja, klingt ja soweit alles sehr vernünftig. So, wie ist es dann weitergegangen? Ja, weitergegangen ist ganz einfach, es wurde gewählt. Natürlich mit etlichen Absprachen im Vorwege. Es gab ja vorher noch einen Landesparteitag, wo auch, sag ich mal, wichtige Satzungsänderungen beschlossen worden waren, die auch nachher dann für Aufstellungsversammlungen Relevanz haben. Mhm. Und es war die Aufstellungsversammlung hat begonnen mit einem, ich muss sagen, einem guten Team, was auch die Moderation gemacht hat, also die Versammlungsleitung und Wahlleitung. Teilweise mit erfahrenen, teilweise mit noch nicht ganz erfahrenen Leuten, aber das ist der gesunde Mix. Denke ich zumindest mal. Irgendwann muss ja immer mal jemand anfangen damit, ja? So ist es. Genau. Weil, wie war das? Wir haben alle mal gelernt, irgendwann ist es immer das erste Mal. Mhm. Und haben auch bewusst, also, gebe ich zu, da hat der Landesverband versucht, auch darauf zu achten, dass auch genügend juristische Erfahrung vor Ort versammelt ist, weil Aufstellungsversammlung eben kein Landesparteitag ist. Und gerade weil die Anfechtungsdrohungen im Vorgehwege geäußert worden waren, dass man also versucht hat, alle möglichst recht saubere Lösungen für die Versammlungsleitung und auch die Organisation zu haben. Und ich glaube, dass es auch in den Gänze gut gelungen war, falls wir das vergangene Wochenende in Wolfenbüttel. Was natürlich immer ein bisschen kritisch war, aus meinen Augen, dass man sehr, sehr lange diskutieren musste über Wahlverfahren, Geschäftsordnung und wie auch immer das ganze Formalfunk heißt. Ja. Aber leider ist das auch wichtig, das ist, wissen wir irgendwie, glaube ich, alle. Alles, was mit Demokratie zu tun hat, ist halt nicht einfach und es gibt nicht das demokratische System, es gibt halt viele demokratische Systeme und man muss sich halt bloß dann, sag ich mal, zusammenfinden und sagen, welches System ist für uns das Richtige und die Aufstellungsversammlung hat ja auch etwas. Ja, ich meine, man muss natürlich auch ganz deutlich sagen, dass über dem Ganzen schon ein gewisser Druck lag, bloß nichts falsch zu machen. Das erhöht nicht die Geschwindigkeit, sondern die Aufmerksamkeit. Und dadurch wurde auch ganz akribisch eben alles gemacht. Und ja, das hat uns einfach auch Zeit gekostet. Aber ich meine, wir haben am Ende eine schöne Liste zusammenbekommen mit 30 kompetenten, gut gemischten Parteimitgliedern. Also das war einfach irgendwie gut. Letztendlich wird das dann doch gut. Dann lass mich mal fragen, was sich natürlich auch hier in NRW alle fragen, was sind das für Leute, das kann uns ja auch passieren, also so ist es uns noch bisher noch nicht passiert, aber was sind das für Leute, die dann schon im Vorfeld ankündigen, dass die boykottieren wollen? Was ist die Motivation dieser Leute? Habt ihr eine Idee? Wisst ihr überhaupt, wer das ist? Oder sind das nur Gerüchte, die vorher schon dann verteilt, gestreut wurden? Sind das unbekannt? Es gab gezielte Ansagen von Mitgliedern der Piratenpartei. Zumindest eins habe ich jetzt gerade im Gedächtnis, welches bewusst geäußert hat, wenn ihr zum Beispiel Approval macht mit 50% plus, werde ich diese Versammlung anfechten, weil das ist undemokratisch. Das war's. Okay. Und es gab aber auch noch weitere Gründe. Es gab ja mittlerweile auch irgendwelche Rechtsgutachten, die wohl schon geschrieben worden sein sollen. Ich habe da leider noch nicht gleich mal intensivste Kenntnis von, aber es gibt so etwas, auch im Nachgang jetzt dieser Aufstellungsversammlung. Sag mal, ich gönne jedem seinem Hobby, es gibt Rechtsschutzbedürfnisse, kein Problem. Man hat aber schon den Eindruck, dass es gezielt dahin geht, dass man versucht, irgendwo selbst aus den Kreisen der Piraten heraus zu verhindern, dass wir an der Landtagswahl teilnehmen im Januar 2013. Und das ist, wie gesagt, Gefühl, bestätigen kann das keiner, aber so wie die Aktionen gelaufen sind und wie man, zumindest wie man das sehen kann, auf Mailinglisten versucht, Stimmung zu machen, würde ich das auch persönlich unterstreichen. Also ich denke halt, wenn man konstruktiv helfen will, also mit dem Argument, ihr müsst bloß alles richtig machen, dann geht man auf die Leute zu und sagt, so und so, da müsst ihr aufpassen, dass ihr es richtig macht. Komm, ich helfe euch, dass da keine Fehler unterlaufen. Aber nicht so machen, sich außen hinstellen und sagen, na, wenn ihr das so und so macht, dann greife ich das an. Oder hinterher zu sagen, ihr habt alles falsch gemacht. Ich habe es ja vorher gewusst. Das ist einfach nicht sehr konstruktiv. Und deshalb kann man den Eindruck ganz ehrlich nicht von der Hand weisen, dass da jemand eben möchte, dass wir nicht dran teilnehmen. Ja, jetzt gibt's natürlich sofort die Verschwörungstheorie, dass diese Leute eingeschleust wurden von anderen Parteien oder wo, von wem auch immer. Aber gut, das kann man eh nicht feststellen, ob das stimmt oder nicht. Aber es gibt ja vielleicht auch immer ein bisschen Leute, die dann verquert denken, wo man das nicht immer ganz nachvollziehen kann, warum sie es machen. Denn wenn ich sage, dass das Approval Voting denn undemokratisch ist, aber alle demokratisch das Approval Voting gewählt haben, frage ich mich, ob es demokratischer ist, durch Boykott als Einzelner das alles zu boykottieren. Ne? Ja, das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Ja, ja. Nur so ganz logisch. Kein Problem mit. Aussage passt. Okay, dann darüber hat die Presse dann ja gelästert. Das Ergebnis des zweiten Aufstellungsversammlung, damit ich den Fehler nicht nochmal mache, das Ergebnis der zweiten Aufstellungsversammlung war dann, ihr hattet 30 gewählte Listenkandidaten. Aber die Reihenfolge, die stand nicht fest. Warum das denn nicht? Das ist korrekt. Ja, ganz einfach. Wir waren mittlerweile im Zeitverzug, weil, sag ich mal, dieses Wahlverfahren, was wir hatten, zumindest in der Auszählung, wie es vorgesehen war, dann doch länger gedauert hatte. Und wie ich festgestellt habe, ich bin ja auch bewusst mal durch die Reihen gegangen, habe ja auch reingehört, haben ja auch andere getan, was da wirklich im Wahlbereich stattgefunden hat. Es wurde akribisch geprüft, sowohl teilweise die händischen Zusammenzählungen, es wurde überprüft mit Zusammenzählung über, sag ich mal, Programm, ganz bewusst in dem Moment war es ein LibreOffice und ein Mac. Das war schon sehr, sehr ordentlich und die haben aber wirklich alles überprüft, jeden kleinen Schritt, jede kleine Zahl, was sie irgendwie gefunden hatten. Und dadurch kam natürlich ein großer Zeitverzug mit rein, sodass wir erst nach 11 Uhr abends das endgültige Ergebnis der Wahl hatten. Und wir hatten auch die Versammlungsleitung als auch die Wahlleitung gemeinsam gesagt, heute bekommen wir keine weiteren Wahlen mehr hier hin. Und wir werden der Versammlung vorschlagen, dass die Versammlung vertagt wird. Die Kandidaten, das Ergebnis war bekannt gegeben worden und, sag ich mal, mit den gewählten Kandidaten ist das Ganze dann halt in die nächste Runde nach Delmenhorst vertagt worden. Okay. Muss da jemand rangehen? Nee. Gut, ich mache einfach mal weiter. Das jetzt verstehe ich aber nicht. So wie wir das Approval Voting bei uns in NRW angesetzt haben, hatten wir ja quasi durch die Wahlgänge auch sofort die Reihenfolge der Leute. Und wenn das Quorum geschafft wurde, war auch eben klar, wer auf Platz 1, wer auf Platz 2 war. Wir haben das ganz bewusst anders gemacht. Es gab also lange, lange, lange Diskussionen im Vorwege schon. Und wir haben uns also dafür entschlossen, weil das ist auch abgestimmt worden dann mit der Landeswahlleitung, dass wir ein zweistufiges Verfahren wählen. Und zwar, wir haben in der ersten Stufe gesagt, wir wählen die Kandidaten mit einer Art modifizierten Approval Voting. Mhm. Ganz bewusst erwähne ich jetzt die Worte, es wird gewählt, wer mehr Ja als Nein Stimmen hat. Und danach ist verfahren worden. Und es gab also bewusst auf dem Wahlzettel zum Beispiel Ja, Nein, Enthaltung. Und damit sind 30 Kandidaten und 30 Nachrücker, 3 Nachrücker für die Liste gewählt worden. Damit geht es dann in die nächste Stufe und das wird nach einem Ranking-System, sag ich mal, erfolgen. wo entsprechende Blöcke zum Beispiel vorgeschlagen werden, vorgegeben sind. Das Wahlverfahren ist übrigens beschlossen. Also das Wahlverfahren selber kann nicht geändert werden, das ist auch der Hinweis. Was noch geändert werden kann, ist zum Beispiel etwas wie setzen wir die Blöcke zusammen? Das ist über die Wahlordnung noch möglich. Und das wird jetzt in Delmenhorst erfolgen. Und die Diskussion sollte mittlerweile auch schon kräftig im Gange sein, wie die Blöcke zum Beispiel zusammengesetzt werden sollten. Auch gerne mal unter der berühmten Prämisse, andere Parteien haben Spitzenkandidaten, das brauchen wir ganz dringend. Mhm. Oder wie wir das eigentlich piratisch sehen, eigentlich ist jeder davon Spitzenkandidat, spitz dargestellt. Wie setzt man das wirklich zusammen? Weil ich gehe davon aus, es gibt also ganz, ganz locker ein Spitzenteam. Das kann ich mir vorstellen, 1-5, 1-6, das wäre eine hervorragende Ansage, weil im Grunde genommen sind wir nur Piraten und der Rest auf der Liste ist nicht auf der Liste, es sind die Kandidaten, bloß der Wählerwille innerhalb der Partei entscheidet halt. Ja, also ich meine, es war ja absehbar, dass wir nicht alle drei Wahlgänge schaffen werden, und da war, weil wir eben sehr lange im Vorfeld diese Satzungsfragen diskutiert haben, und da war es, glaube ich, wichtig, ein Team schon mal zu haben, wo man sagen kann, das sind die Kandidaten, die wir haben wollen. Die Reihenfolge ist, sagen wir mal, natürlich auch spannend, aber nicht entscheidend. Letztendlich, wie Thomas sagte, also wir würden gerne, weiß ich, so ein Team haben, weiß ich, 7, manche sagen auch 10 wäre ein schönes Team. Also halt die, wo man annehmen kann bei den jetzigen Umfragen, dass die dann auch reinkommen. Und die sollten auf jeden Fall als ein Team zusammenarbeiten. Und ich meine, wir sind ein Flächenland, da müssen wir uns sowieso die Aufgaben aufteilen. Und da sehe ich das durchaus spannend, dass wir da eine gute Gruppe zusammenkriegen. Das könnt ihr intern machen, haben wir in NRW auch gemacht, beziehungsweise eben die Kandidaten. Da haben wir ja ein Spitzenquintett am Ende gehabt, aber die Presse braucht ja noch ein paar Jahre, um von uns Piraten zu lernen, wie wir funktionieren. Die kommen ja mit so einem Spitzenquintett oder Quartett oder wie man es auch immer nennt, oder Spitzenzehner, kommen die überhaupt nicht klar drauf. Die wollen ihren Spitzenkandidaten haben, und so viel zum Thema Presseerlebnisse. Ich weiß nicht, ob ihr es so aus Niedersachsen verfolgt habt. Mein schönstes Erlebnis, naja, schön war es eigentlich nicht, sondern am meisten zum Schmunzeln war die Tatsache, dass unser damaliger amtierender Landesvorsitzender Michel Marsching ist ja auf den 4. Platz gewählt worden. Ja. Und das Ergebnis für die Presse war, der Landesvorsitzende wurde abgestraft. Völliger Blödsinn. Ja, natürlich. Aber man sieht mal, wie die Presse so reagiert. Ich habe den Michel auch dann gefragt, ob er denn wirklich schwer betrübt ist. Und er sagte mir darauf hin, dass er sich auch hinter den Zug werfen möchte mit seinem 4. Platz. Die Presse hatte, glaube ich, das Approval Voting auch gar nicht verstanden, dass das eben nicht so kalkulierbar ist, wie das so bei den etablierten Parteien funktioniert. Aber nein, und man muss ja auch sagen, bei 5%, da kommen, also ich weiß nicht, wie es in NRW ist, aber bei uns in Niedersachsen kommen dann 6 oder 7 Leute rein, und da ist es doch völlig egal, ob man an der 1., 2., 3., 4. oder 5. Stelle ist. Wichtig ist doch, dass man dabei ist. Jetzt interessiert das in NRW, glaube ich, ziemlich wenig. Ja, vielleicht noch den Joachim Paul, also nach außen der Joachim Paul, er ist jetzt auch Fraktionsvorsitzender. Das ist ja ganz etabliert passiert, so wie sich das gehört für die Presse. Die erwarten ja, dass dann der Spitzenkandidat auch der Fraktionsvorsitzende wird. Den Gefallen hat man ihm getan, indem man den Joachim Paul auch tatsächlich demokratisch dazu gewählt hat. Aber ich glaube nicht, dass das so passiert ist, weil die Presse das wollte, natürlich nicht, aber es war halt zufällig dann in dem Fall so. Ansonsten ist das, glaube ich, ziemlich Wurst von den 20 Piraten, ob da einer auf Platz 3 ist oder auf Platz 20, denn das ändert jetzt gar nichts mehr. Das ist wirklich irre. Ja, man darf ja nicht vergessen, jeder gewählte Pirat, der in einem Parlament sitzt, ist primus inter pares vor Ort im Plenum selber. Und das ist, glaube ich, auch in Nordrhein-Westfalen deutlich erkennbar. Das merkt man auch an den Aktivitäten, die einzelne Landtagsabgeordnete dort mittlerweile an den Tag legen. Sie sind präsent in den Bereichen, wo sie präsent sein sollen können, und andere haben andere Aufgabenbereiche, und das wird dann ordentlich untereinander aufgeteilt. Wo ist da das Problem? Das sehen wir, glaube ich, kein Problem. In NRW ist es so, dass wir sagen, Forstformel 1% sind 2 Plätze, so ungefähr. Und in NRW war es ja dann noch ein bisschen mehr. Ich weiß noch, der 20. Olaf Wegner, wir haben noch auf der Wahlparty da gestanden, nach Wahlergebnis sollten 19 rein. Der war natürlich ziemlich betrübt. Ich glaube, wenn man auf Platz 30 ist und nicht reinkommt, ist das dann alles nicht so schlimm, da rechnet man mit. Aber Platz 20, ja, das war, ist schon doof, tut ja dann auch weh, hätte mich auch schwer betrübt. Aber durch die Direktmandate, durch Überhangmandate ist er dann tatsächlich noch, hat er mit einer Nacht erfahren, dass er noch reinrutscht. Und jetzt ist es auch egal, ja, ob er jetzt auf Platz 20 ist oder nicht. Also von daher... hat auch diese Faustformel sogar noch in, für uns sogar noch viel besser gepasst. Das war dann schon in Ordnung. Okay, also zusammengefasst, was nach außen so ganz grausam, unorganisiert und total chaotisch, und man chaotisch ist das, was die Presse geschrieben hat, ihr seid ein ganz chaotischer Haufen und jetzt das, was ich plakativ eingeleitet habe, wir in NRW haben das ja total drauf, wir haben ja super gewählt, alles war goldig, war es ja auf dem Landesparteitag auch nicht, wir hatten ja auch Panik, dass alles nicht klappt, und das darf man nicht vergessen. Daraus wird jetzt in diesem Gespräch, ihr habt höllisch aufgepasst, und weil ihr höllisch aufgepasst habt, hat es unheimlich viel Zeit gebraucht. Ihr habt vorher absehen können, dass ihr eigentlich gar nicht bis zum Schluss kommen könnt. Das heißt, so chaotisch war es damit auch gar nicht. Es war mit Ansage, aber geplant, weil ihr wolltet, dass es nicht noch ein zweites Mal angefochten werden kann. Und nach Stand jetzt wart ihr damit ja erfolgreich. Es wirkt nur nach außen chaotisch, weil ihr die Listenplätze nicht durchnummerieren konntet. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, das mit einer kleinen Ergänzung dabei. Es gab halt zwei kleine Fails. Ich sag mal, menschliche Fehler, ganz bewusst, es sind menschliche Fehler, keine Organisationsfehler. Ich möchte auch keinem der Personen, die daran beteiligt waren, einen Vorwurf machen, weil das hätte jedem von uns passieren können. Wir hatten zwei ungültige Wahlgänge. Der erste Wahlgang hat stattgefunden, ich glaube um 14 Uhr hat er begonnen, am Samstag. Entschuldigung, Sonntag. Und dann stellte ein Mitglied des Landesvorstandes fest in der Wahlkabine beim Ausfüllen der Liste, hier steht ein Name doppelt drauf. Ja. Das war noch sehr, sehr am Beginn, weil ich gestehe, ich war noch auch in den Anfang, also es war noch weit unter 20, die da irgendwo mal in den Wahlraum reingegangen sind, so von der Einschätzung her. Dementsprechend wurde der Wahlgang abgebrochen, dauerte natürlich dann wieder das neu vorzubereiten. Nach irgendwann 15 Uhr begann der nächste Wahlgang mit korrekten Wahlzetteln. Und dann stellte sich dann wirklich eine ganze, ganze Weile später, das war irgendwie um 17 Uhr, also zwei Stunden später, mitten während des Auszählungsprozesses, war eigentlich schon relativ weit fortgeschritten, heraus, dass mindestens ein Mitglied der Piratenpartei Niedersachsen akkreditiert war, welches keine 18 Jahre alt war. Am Tag als auch den Tag davor. Es wurde dann sofort geprüft, ob noch weitere Fails in dem Bereich da waren. Und wenn ich das jetzt also im Nachgang richtig im Kopf habe, kam sofort ein zweiter Fall an den Tag und es waren wohl in Summe drei. Ich hatte noch keine Zeit, das wirklich zu verifizieren, aber es ist auch nicht das Problem. Es macht auch keinen Unterschied, ob eins, zwei oder drei. Es sind Fehler passiert. Einer hätte schon gereicht, ja. Einer hätte schon gereicht. Und ganz bewusst auch nochmal gesagt, ich mache auch niemanden von diesen Piraten, die 17 oder wie viele Jens alt jung sind, einen Vorwurf daraus, weil es ist nicht unbedingt vorauszusetzen, dass jemand mit 16, 17 wirklich weiß, was Politik, Aufstellungsversammlung bedeutet. Wir kennen, sag ich mal, aus Diskussionen, selbst auch vom Landesvorstand heraus mit Juristen, dass man nicht unbedingt dort immer weiß, wie so etwas zu funktionieren hat. Okay. Und bei der Akkreditierung habt ihr denn da geprüft, ob jemand wahlberechtigt ist? Wurde konkret geprüft, es wurde das Alter geprüft, es wurde die sag mal quasi die Wohnadresse, wenn es möglich war, geprüft und. Es sind auch mehrere Leute nicht zugelassen worden, weil sie einen Ausweis nicht dabei hatten oder keinen gültigen Ausweis und dergleichen. Also es wurde schon sehr intensiv drauf geachtet und aber ich sage immer, bei 250 Leuten, die in der Schlange stehen, wir hatten vier Akkreditierungsstände. Da ist, ja, da rutscht eben einfach mal einer durch. Deswegen frage ich jetzt gerade. Ich sag mal so, es wird wahrscheinlich irgendjemand im falschen Moment falsch auf den Ausweis geguckt haben oder das Jahr falsch gesehen haben oder. Ja, ich überlege gerade wieder mal das Thema, wir in NRW, wir sind ja so toll, uns kann das ja alles nicht passieren, warum kriegen die das in Niedersachsen nicht hin? Bei uns wurde überhaupt gar nicht geprüft. Ich bin mit meinem Mitgliedsausweis rein, jetzt sieht man mir leider an, dass ich keine 16 bin, aber Ich weiß das jetzt nicht, liebe NRW-Kollegen, haut mich, wenn ich falsch liege, aber so wie ich das sehe, ist das auch nicht kategorisch auszuschließen, dass das bei uns hätte passieren können. Aber vielleicht meldet sich ja einer von den Piraten und sagt, hör mal, Tobias, du redest total dummes Zeug, wir haben das genau gecheckt, jeden Einzelnen. Aber wenn man sowas verhindern wollte und ausschließen wollte, müsste man ja eigentlich jeden Piraten mindestens doppelt checken, Vier-Augen-Prinzip, und durch zwei Kontrollen gehen lassen. Ne? Richtig. Und dann könnte man das verhindern. Ja. Und man musste eben auf den Geburtsjahrgang gucken, um abzuschätzen, ist er nun 18 oder nicht. Und wie gesagt, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass das einfach in der Geschwindigkeit einfach einmal falsch geguckt und fertig ist. Ich würde sagen, das Akkreditierungspersonal muss erstmal ein Volontariat 4 Wochen Türsteher machen. Ja, ich pack aber noch mal kurz was hinten dran. Ja. Wir haben einen wesentlichen Unterschied zu anderen Parteien. Bei uns gehen die Mitglieder dorthin zur Aufstellungsversammlung. Bei anderen Parteien gehen Delegierte hin. Das heißt, die Delegierten sind bekannt im Vorwege, das ist alles im Vorwege bestätigt, mit allem Kino, was dazugehört. Und da kann also so ein Fehl gar nicht mehr passieren. Mhm. Aber ich gestehe, ich darf ja mal gerne berichten, ich war auch mal irgendwann Mitglied in einer anderen Partei, die nannte sich, glaube ich, was mit 3 Buchstaben, mit einem S vorne dran. Mhm. Unheimlich lang, ich glaube, 1 Jahr lang oder so. Mhm. Ich mag mich täuschen, weil die Änderung täuscht ja manchmal doch. Und ich bin mal auch aufgestellt worden für den Kreistag und habe das dann auch nicht wahrgenommen. Aber da habe ich in Erinnerung, dass die Mitgliedschaft überhaupt nicht überprüft worden war. Also ja gut, ja, aber jetzt sagen wir so, wir sind ja auch nicht so geordnet. Also wenn wir auf solchen Parteitagen sind, ich meine, ich trage ja ein Hemd, ich falle wahrscheinlich auf, wir sehen alle nicht super ordentlich aus wie die Delegierten, jetzt sage ich es ein bisschen böse, geleckten Herren aus anderen Parteien, das sieht schon mal chaotisch aus, da geht auch noch was schief. Ich trage auch manchmal Jacket und ich gestehe, ich habe dieses Jahr sogar schon einen Anzug mit Krawatte getragen. Ja, jetzt ist aber, da hast du natürlich jetzt ein hartes Geständnis. Ja, das war ganz böse, weil da bin ich ganz bewusst in Athen gewesen und bin im obersten Gericht gewesen, als die entsprechenden Unterschriften eingereicht wurden zugunsten der Piratenpartei Griechenland. Schön. Das aber ein eigenes, da bin ich gerne natürlich auch mal mit Anzug und Krawatte dabei. Aber Thomas, ich glaube, dieses Geständnis reicht nicht für ein Parteiausschlussverfahren. Du brauchst dir keine Sorgen. Nee, definitiv. Kein Problem. Okay, also was ich jetzt daraus mitnehme, ist, ist, dass man tatsächlich bei der Akkreditierung und zwar in allen Landesverbänden da noch besser aufpassen muss. Das ja, definitiv. Also ich kann jedem nur empfehlen, also wirklich eine echte Checkliste vor der Nase schriftlich zu haben, wo jeder Punkt wirklich mit Papier abgehakt wird, ist gemacht, ist erfolgt, ist gecheckt. Ansonsten hat man unter Umständen ein Problem, weil wir kennen das auch. Wir werden vorne immer angesprochen. Du, sag mal, da hinten, den kennst du doch auch und du bist abgelenkt. Und das kannst du verhindern, wenn du wirklich eine echte Checkliste hast. Wir hatten das in Niedersachsen ja auch irgendwo, aber es hat trotzdem noch nicht geholfen. Also sprich, unsere Checkliste war noch nicht perfekt genug. Mhm. Spricht auch nichts dagegen, man lernt ja daraus und soll man halt dann sicherlich die passenden Erweiterungen mit unterbringen. Und ich kann das jedem anderen Landesverband, Landverbänden, auch gerade in der Vorbereitung für die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl deutlichst empfehlen. Ja, andere Piraten, die der Meinung sind, der Piratenpartei zu helfen, indem sie also Rechtsfindung machen wollen. Also ich werde natürlich unseren Wahlleuten dann auch nahelegen, sich das anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen. Das werden sie wahrscheinlich von alleine tun, denn wer Wahlleiter ist, der hat natürlich auch Angst davor, dass es an ihm hängen bleibt, wenn es schief geht. Und da werden alle jetzt hoffentlich darauf achten, dass bei welcher Aufstellungsversammlung auch immer die Fälle von in Niedersachsen soweit es geht, ausgeschlossen werden. Wir sind aber nicht davor geschützt, dass es ein neues Ei gibt, was wir alle noch gar nicht kennen, wovor wir uns nicht schützen können. So, dann lass uns doch Darf ich noch mal einen hinterherpacken, aber weil es gibt ja Erfahrungen, die man gelernt hat. Was vielleicht empfehlenswert wäre, ich habe bewusst, glaube ich, gestern nachgefragt gehabt, wer hat schon mal bei öffentlichen Wahlen teilgenommen als Wahlvorsteher, Schriftführer, Beisitzer, was auch immer. Haben sich auch ein paar Leute schon gemeldet und es kam auch bewusst die Idee dort auf, als ich das so nachgefragt habe, dass man selbst auch in diesem Bereich vielleicht ein Team zusammenfindet, was dann entsprechend aus einem Nachbarland hilft, wenn irgendwo Aufstellungsversammlung stattfindet, damit also zumindest erfahrene Leute, die wissen, wie kompliziert das selbst bei öffentlichen Wahlen ist, selbst dass sie das zusammenzählen, dass die dann vor Ort helfen können und das mit organisieren und auch schnell über die Bühne kriegen. Also sprich wirklich erfahrene Leute. Und das finde ich von Haus aus keine schlechte Idee. Das gleiche gerne auch für, sag ich mal, Personen, die Versammlungsleitung machen oder Wahlleitung, weil wir müssen Leute ja anscheinend schulen, dass sie auch mitbekommen, wie läuft das, was muss man beachten. Und auch eine Versammlungsleitung und eine Wahlleitung ist mal nicht so, ich mache das mal eben, sondern es bedarf einer intensiven Vorbereitung. Man muss sich auseinandersetzen mit den Gesetzen, man muss sich auseinandersetzen, wie strukturiere ich so etwas, was muss ich alles bedachten, das ist schon großes Kino. Und ich bewundere jeden, der sich auf die Bühne stellt und sagt, ich kann das mal eben so, weil mal eben so habe ich persönlich noch keinen kennengelernt, das kann. Das ist ein Lernprozess und ich glaube, wir kennen das alle von Landesparteitagen, Bundesparteitagen. Selbst dort, die Versammlungsleitung ist immer wieder mal am Rätseln, was muss ich jetzt machen? Weil es gibt so viele Situationen, auf die man sich nie vorbereiten kann, aber rechtlich große Relevanz hat. Und selbst wenn man Volljuristen, wirklich absolute, die perfekten Volljuristen hinsetzen würde, es gibt Sonderfragen, wo man sagen muss, ups, da müssen wir uns mal kurz beraten und das machen wir eben mal und das läuft. Ich glaube, das hat übrigens in Niedersachsen relativ ordentlich funktioniert. Da haben wir ein gutes Team gefunden und die Versammlung hat auch weise entschieden gesagt, das sind die richtigen, ich fand das gut. Ich glaube, dass man da wirklich nicht abgeneigt ist, denn bei der Versammlungsleitung macht man das ja auch schon mal ganz gerne, dass jemand aus einem anderen Land, Bundesland kommt und das übernimmt und ich glaube, den Tipp, den kann man sich vielleicht mal zu Herzen nehmen. Jetzt frage ich nochmal in den Meinhard, wie geht es denn dann jetzt weiter bei euch? Wann ist denn naja, der nächste? In Delmenhorst werden wir entscheiden, wie die Blöcke sind, ob eben die ersten 5 oder die ersten 7 oder die ersten 10 gewählt werden und dann die anderen. Das wird relativ schnell über die Bühne gehen, denke ich. Dann werden die 30 Kandidaten noch mal kurz sich in Erinnerung rufen und dann werden wir wählen und in einem Verfahren, wo wir gewichten können, das heißt zwischen 0 und 9 Punkten vergeben für jeden Kandidaten. Und die zum Beispiel ist eine der Varianten. Mit den meisten Punkten stehen dann vorne. Also Scored Voting. Ja, wobei das ist im Endeffekt eine Art Scoreboarding, wie auch immer man das nennen will. Es wird auch ein bisschen in Abhängigkeit der Größe der Blöcke wohl sein, weil da auch Einflüsse da sein können, sag ich mal, wie nachher ausgezählt wird, wie man das sehen kann. Da gab es also auch schon vor Wolfenbüttel einige Diskussionen, selbst auch in Wolfenbüttel und nach Wolfenbüttel gab es schon Diskussionen. Ich nehme mal an, das wird bis Delmenhorst so weitergehen. Und vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, wenn man sich da nochmal intensiv drüber unterhält. Und vielleicht auch mal, ich gehe davon aus, es gibt Piraten, die sich dann hinsetzen würden und Simulationen fahren. Weil wozu gibt es Computerprogramme und dergleichen? Wir sind ja da irgendwo doch relativ netz-computeraffin. Mhm. Um mal zu gucken, wie kann man das effizient und auch vernünftig für die Piratenpartei durchkriegen vor Ort. Ich lasse mich überraschen, was vor Ort dann erst vorgeschlagen und dann beschlossen wird. Wann ist Termin in Delmenhorst? Das ist ein Samstag. Ich habe jetzt das aktuelle Datum. Es kann der 25. oder 26. sein. Ich habe das Datum nicht. Das ist das letzte Wochenende im August, 25. 26. Oh. Ja, da werden wir dann gucken, dass wir euch irgendwie live zuhören können. Ja, macht das auf jeden Fall. Ja, also wenn das Wetter gut ist, dann werde ich mit einigen Piraten an einem See mit einem Grill versammelt sein und hoffe doch mal, dass wir dann irgendwie eine Live-Schaltung nach Niedersachsen mitkriegen. Ja, der Public Viewing, mit Edge ist das schwierig mit dem Public Viewing. Es sei denn, wir empfangen euch in Quadratmeterpixeln, dann würde das vielleicht gerade gehen. Ja, also, das wird dann durchaus schwierig. Aber sei vorgewarnt, wenn die Aufstellungsversammlung durch ist, wird, ein programmatischer Landesparteitag stattfinden. Da geht es um Arbeit. Und ich glaube, ich kenne mittlerweile so einige Piraten, die haben damit Probleme, dass wir programmatische Arbeit machen. Mal so mit einem kleinen Hüstel dabei. Ja. Also wir wollen gerne. Da gab es schon 2009 Piraten, wie zum Beispiel Jens Seitenbusch, der damalige 2010 auch ehemalige Bundesvorsitzende, der sich vehement dafür eingesetzt hat, dass nicht weiter programmatisch gearbeitet wird. Ja. Also wir haben uns da ein bisschen anders aufgestellt in Niedersachsen. Wir wollen am Programm arbeiten und wir wollen ein Wahlprogramm zusammenstellen. Und von unseren Wunschplanungen ist das, dass wir das ab Samstag um 15 Uhr mit Barcamps beginnen und dann eben am Sonntag unseren Programmparteitag machen, wo wir eben die ganzen Sachen beschließen. Also ich denke mal, wir drücken uns die Daumen, dass das klappt. Also ich bin jedenfalls ganz optimistisch. Dass ja, und wir werden auch böse sein, es werden auch Wirtschaftsthemen dabei sein. Sowas wie das VW-Gesetz wird wahrscheinlich sogar thematisch irgendwo in Erinnerung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dabei sein. Also es wird zumindest auch politisch sehr interessant. Ja, ihr dürft hier etwas machen, was also das Land NRW und auch andere Länder werden ja auf Wahlprogramme keinen Urheberrechtsanspruch stellen. Und solange der Fail nicht passiert, dass die Texte nicht auf die Landesgegebenheiten angepasst werden, wäre das ja durchaus auch eine Möglichkeit, die ein oder andere Passage in Anführungsstrichen, ich will das Wort klauen nicht benutzen, sondern übernehmen. Da hat die Presse ja auch einen riesen Wirbel drum gemacht, weil von NRW ja schon einige Sachen übernommen worden sind. Und das ist ja, Wahlprogramm ist ja geklaut. Oder ein FDP. Nee, wir werden uns in. Ja, ich kenne das. Wir werden drehen lassen. Ich kenne das ja schon aus dem Bereich ÖPNV. Also da darf man sich nichts bei denken. Die Grundgedanken sind nun mal die gleichen. Und wenn da zum Schluss der gleiche Text da ist und sagt, das passt, ja, wo ist da das Problem? Ich habe damit kein Problem. Ja, aber die Presse wieder. Weil da haben ja die Länder von den anderen abgeschrieben. Das ist doch diese Kerndenke, das geht doch gar nicht. Ja, jetzt verteidige ich bewusst die Presse. Es ist nicht die Presse, es sind Einzelne, die das innerhalb der Presse so machen und dadurch erstmal Schlagzeilen produzieren wollen. Die echte Presse, gebe ich zu, arbeitet ganz anders. Die arbeitet bis heute noch sehr solide. Das kann meiner sicherlich auch bestätigen. Man kann da richtig Deutsch reden und es wird auch genau das gebracht, was man gesagt hat. Es gibt Boulevard und ob Boulevardpresse ist, da kann man sich gerne trefflich drüber streiten. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, wir haben Sommerferien und das berühmte Sommerloch und wir bieten denen Steilvorlagen für Rumgemeckere und hämisches Grinsen. Sollen sie in 4 Wochen machen wir unseren Parteitag, dann haben wir ein Wahlprogramm. Und wir werden das sicher gut zusammenstricken. Und ich meine, wir werden uns auch inspirieren lassen von NRW. Steht ja so schön drauf, dafür, dass wir kein Programm haben, ist es ganz schön dick. Mhm. Das lassen wir uns gerne zu Gemüte führen. Und dann ich gebe euch auch direkt mal einen Tipp für den Wahlkampf. Was wir nämlich nicht von Anfang an gemacht haben und hätten machen sollen und ausschlachen sollen, schaut euch doch mal an, wie die Wahlprogramme wirklich aussehen von den anderen Parteien. Wir haben kurz vor Ende des Wahlkampfs festgestellt, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen kein Wahlprogramm hatte, sondern nur einen 17-seitigen Wahlaufruf, also Motivationsgeblubber. Das war aber kein Wahlprogramm. Weil ich es nicht glauben konnte, habe ich selber bei der NRW-CDU angerufen und als Bürger darum gebeten, mir zu sagen, wo ich das Wahlprogramm finde. Da war man ein bisschen überrascht. Und ich habe gesagt, das gibt's ja gar nicht. Die werfen uns ständig vor, wir hätten kein Programm, haben dieses dicke Pamphlet. Ich sage nur, die Linken haben mehr geschrieben als wir, wenn ich so das noch richtig im Kopf habe. Wir haben 86 Seiten und 23.000 Wörter hatten wir. Und da kommen die an und sagen, wir hätten kein Wahlprogramm. Das musste man auf der Straße immer wieder hören, weil es von der qualitativ schlecht recherchierenden Presse, sage ich das jetzt mal so, immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt wurde. Ja. Und die möchten das immer hören, nicht? Wenn man sagt, wir haben noch kein fertiges Programm, kann man dann sich zitiert sehen in, wir hätten kein Programm, also da muss man sich nichts bei denken. Nee, definitiv nicht. Das ist einfach so, wer sich damit auseinandergesetzt hat, weiß das. Und das ist unabhängig, ob das Nordrhein-Westfalen ist oder andere Bundesländer. Das geht ja teilweise selbst für den Bundesbereich. Man muss ja nur wirklich mal reingucken, was steht auch in den anderen Grundsatzprogrammen drin. Manche Parteien haben ja ein Grundsatzprogramm, was eigentlich nicht geändert wird. Wir haben ein Grundsatzprogramm, was regelmäßig geändert wird, ergänzt wird und dergleichen. Eigentlich sehe ich uns da immer noch im Vorteil, dass das, sag ich mal, teilweise durch die Presse die Presse, wie auch immer man das definieren will, nicht so passend wiedergegeben wird. Damit muss man halt leben. Dafür sind wir dann da vor Ort und erklären auch dem Bürger auf, was ist wirklich Politik. Und naja, das ist auch ein wichtiges Kapitel. Der Punkt ist einfach, dass bei uns ja jeder mitmachen darf am Programm. Und dadurch müssen solche Prozesse einfach so sein, wie sie bei uns durchgeführt werden. Ich meine, natürlich wäre alles viel kürzer und schneller, wenn man sagen würde, wir suchen uns 10 Leute, die setzen sich zusammen, schreiben ein Programm und das nicken irgendwie nur Leute ab. Das ging natürlich, so passiert das in den anderen Parteien, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja Politik anders machen. Also definitiv. Insofern ist das ja alles ganz, ganz gut, so wie es ist. Ja, ich hoffe, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Ich hatte mich schon angeboten, oder vielleicht darf ich ja wieder mit Matthias zusammenfahren, mit der Orange Pearl am Haken, dann durch Niedersachsen. Gerne. Das hat mir hier bei uns sehr viel Spaß gemacht. Also das mit Matthias macht bestimmt immer viel Spaß. Das ist schrecklich mit Matthias. Das ist nicht auszuhalten. Also, ja, ihr seid auch Matthias, ich hoffe, du hörst mich. Im Sommer. Wir hoffen, dass der noch ein bisschen bleibt, dass es auch Spaß macht, von Ort zu fahren. Also wir würden uns freuen. Und das gilt natürlich auch als Aufruf für die anderen NRW-Piraten. Da ist ja Bonn schon öfter gefragt worden. Wer jedes bisschen Hilfe ist gefragt. Und Niedersachsen ist ein Flächenland. Ich kann da mitreden, was das heißt, wenn man viel, viel Platz und viel Land hat. Das macht die Sachlage nicht einfacher. Lasst euch nicht abschrecken und seid dabei, denn jeder Abgeordnete im Parlament ist für die Piratenpartei Deutschland ein Gewinn. Ich danke dir dafür. Darf ich trotzdem mal einen kleinen Vorschlag machen? Wer eine gute Idee hat, wie wir noch Eiskufen unter die Orange Pearl kriegen, das wäre im Winterwahlkampf vielleicht auch nicht verkehrt. Wow. Aber ich kann ja aus Erfahrung sagen, das hatte sich ja, wir kriegen gleich in die Runde, dass wir tatsächlich mal zum Ende kommen, wir schaffen das. Aber trotzdem muss ich das noch einwerfen. Das hat sich ja hier so zugetragen, dass ich den aus dem Wahlkampf 2010 sind wir damals sogar mit Polizeieskorte durch Wesel gefahren mit dem Matthias und seinem Lautsprechermobil. Das war ja schon mal ziemlich cool, da denke ich gern dran zurück. 2012 hatte ich ihn dann ja gebeten, wiederzukommen. Er sagte, klar, mache ich, kurz vor Ende des Wahlkampfs war's. Und als er unterwegs war, rief er mich an, sagte, hör mal, ich habe ein Problem, ich habe die Orange Spur noch am Haken und bin die nicht losgeworden. Ja, und hat er vorgeschlagen, dass wir die einfach mitnehmen. Ich sagte, prima Idee. Also ich kann euch sagen, nehmt die Orange Pearl immer mit. Und wenn man dann in eine Fußgängerzone reinfährt, mit so einem eigentlich verhältnismäßig kleinen Boot, das sieht so gigantisch aus. Ich muss eine Werbung für mein Video machen. Einfach mal bei YouTube Orange Pearl Piraten eingeben. Da seht ihr dann diesen Wahlkampf-Aktionstag. Das Video gucke ich mir gerne immer wieder an, weil das einfach wirklich ein toller Tag war. Und wenn man das potenziert, damit fällt man richtig auf. Ja, klasse. Nehme ich gerne mit rüber. Okay, dann auch noch was, bevor ich fertig bin. Jetzt muss ich noch ein bisschen Werbung für uns machen, für das Krähennest. Wir machen ja auch viele Dinge, die nicht NRW-bezogen sind. Derzeit sind wir, glaube ich, die Einzigen, es sei denn, ich habe was nicht mitbekommen. Wir kümmern uns um Barrierefreiheit. Das bedeutet, im Krähennest bekommt man alle Pressemitteilungen des Bundes und auch die von NRW im Audioformat. Deswegen würde ich doch auch jedem Niedersachsen raten, bei uns gelegentlich mal reinzuhören, auch wenn NRW dran steht. Ja, gerne. Da habe ich gerade viel mit, aber ich ein kleiner Tipp am Rande noch. Denke dran, es ist nicht nur Barrierefreiheit, Inklusion bedeutet noch manchmal mehr. Aber das so als am Rande. Wir arbeiten an vielen. Wir wollen alle immer besser werden. Kein Thema, und das ist auch gut so, und deshalb sind wir ja auch Piraten. Wir lernen aus den Dingen, die wir machen, und sehen zu, dass wir das versuchen, so perfekt wie möglich zu machen für alle anderen. In dem Sinne möchte ich mich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr uns ein bisschen Einblick verschafft habt in den Landesparteitag, der als so ganz chaotisch verkauft worden ist, und ich glaube, dass wir uns jetzt vorstellen können, wie es gelaufen ist, und werden ein bisschen was draus lernen. Und deswegen vielen Dank, und ich wünsche euch beiden noch einen restlichen schönen Abend. Ja, bis danke dann. Auch und gerne mal wieder. Tschüss. Alles klar, bis dann. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.